Columba, sagte Orso, als der Präfekt gegangen war, du hast mir großen Kummer bereitet. Willst du denn deine Augen immer noch verschließen vor Tatsachen, die doch ganz unverkennbar sind? Ihr habt mir bis morgen Zeit gegeben, antwortete das junge Mädchen. Die Frist ist gering, aber ich gebe die Hoffnung noch nicht auf. Sie nahm einen Schlüsselbund und stieg in ein Zimmer des oberen Stockwerkes hinauf. Dort hörte man sie Schubladen aufmachen und in dem Schreibpult herumkramen, in welchem Colonel de la Rabia seine wichtigen Papiere aufbewahrt hatte. Saveria blieb lange aus, und Orsos Ungeduld hatte den höchsten Grad erreicht, als sie endlich wieder erschien, einen Brief in der Hand, und begleitet von der kleinen Kilina, die sich die Augen rieb, denn sie war ungestüm aus dem ersten Schlummer gerissen worden. »Kind«, sagte Orso, »was willst du hier um diese Stunde?« »Signorina Columba hat nach mir verlangt«, antwortete Kilina. »Was zum Teufel mag sie von der Kleinen wollen?«, dachte Orso. Er ließ sich jedoch keine Zeit länger darüber nachzugrübeln, sondern beeilte sich, Miss Lydias Brief zu öffnen. Und während Kilina zu seiner Schwester hinaufging, begann er zu lesen. »Dear Friend, mein Vater hat etwas Fieber gehabt und ich hatte große Angst um ihn. Aber der liebenswürdige Präfekt hat uns einen Arzt geschickt, der sich als so tüchtig erwies, dass wir in 2 Tagen von aller Sorge befreit waren. Wie haben Sie Ihr Bergschloss gefunden? Steht Ihr Nordturm immer noch an derselben Stelle? Und sind recht viele Gespenster darin? Auf dem Wege nach Bastia, wo wir das Schiff zum Kontinent nehmen wollen, möchten wir Sie um Ihre Gastfreundschaft bitten. Und ich hoffe, dass das alte Schloss der Della Rebbia, das Sie uns als so schrecklich verfallen geschildert haben, nicht über uns zusammenbrechen wird. Obgleich der Präfekt, dem ein bisschen den Kopf verdreht zu haben, ich mir schmeichle, um Gesprächsstoff nie verlegen ist, haben wir doch auch des Öfteren von Eurer Hoheit gesprochen. Die Gesetzesleute von Bastia haben ihm Bericht erstattet von gewissen Geständnissen eines dort gefangen gesetzten Spitzbuben, und diese Enthüllungen sind geeignet, Ihren letzten Argwohn illusorisch zu machen, Monsieur. Somit muss es ein Ende haben, mit aller Feindseligkeit, die mich bisweilen doch recht beunruhigt hat. Und dieses Aufhören des gespenstischen Zwistes wird mir eine große Freude sein. Als Sie neulich mit der schönen Vociratrice von Dannenritten finsteren Blickes das Gewehr in der Hand, da sind Sie mir korsischer vorgekommen als je. Allzu korsisch sogar. Sobald wir uns auf den Weg machen, erhalten Sie genauere Mitteilung. Hören Sie bitte auf den Rat des Präfekten. Er ist ein verständiger Mann und hat, glaube ich, den Umweg über Pietranera nur ihretwegen gemacht. Übrigens finde ich es befremdend, dass Sie mir Ihre glückliche Ankunft in Pietranera Castle noch mit keinem Worte gemeldet haben. Lydia. Orso las das Schreiben 3 oder 4 Mal durch, dann verfasste er ohne Säumen einen langen Antwortbrief, den Saveria zu einem Manne des Dorfes tragen musste, der in selbiger Nacht nach Ajaccio aufbrach. Lydias Worte ließen dem jungen Manne die ganze Welt in rosigem Licht erscheinen. Er empfand weder Argwohn mehr noch Hass. Und da seine Schwester nicht wieder zum Vorschein kam, so legte er sich schlafen, leichteren Herzens als seit langer Zeit. Columba verbrachte, nachdem sie Kilina mit geheimen Aufträgen weggeschickt hatte, einen großen Teil der Nacht mit dem Lesen alter Papiere. Kurz vor Tagesanbruch wurden Kieselsteine gegen ihr Fenster geworfen. Infolge dieses Signals stieg sie in den Garten hinab, öffnete eine geheime Pforte und ließ 2 wild aussehende Männer ein. Sie führte sie schnell in die Küche und gab ihnen zu essen. Was das für Männer waren, darüber soll der Leser nicht lange im Ungewissen bleiben. Gegen 6 Uhr morgens klopfte ein Diener des Präfekten an Orsos Haus. Von Columba empfangen, sagte er zu ihr, der Präfekt sei im Begriff weiterzureisen und erwachte ihren Bruder. Ohne eine Sekunde des Zögerns antwortete Columba, ihr Bruder sei auf der Treppe gefallen und habe sich den Fuß so heftig verstaucht, dass er keinen Schritt machen könne. Er lasse den Herrn Präfekten um Entschuldigung bitten und ihm sagen, dass er sehr glücklich sein würde, wenn der Herr Präfekt seinerseits die Güte haben wolle, nochmals einen Augenblick bei ihm vorzusprechen. Bald darauf erschien Orso und fragte seine Schwester, ob der Präfekt nicht nach ihm gefragt habe. Er bittet euch, ihn hier zu erwarten, antwortete Columba, durchaus unbefangen. Eine halbe Stunde verrann, ohne dass man im Hause der Barricini die geringste Bewegung gewahrt hätte. Orso fragte seine Schwester, ob sie bei der nächtlichen Durchsicht der Papiere irgendetwas Neues entdeckt habe. Sie antwortete, sie werde in Gegenwart des Präfekten alles sagen, was sie zu sagen habe. Sie trug eine große Ruhe zur Schau, aber ihre glühenden Wangen und Augen deuteten auf fieberhafte Erregung. Endlich sah man, wie die Haustür der Barricini sich öffnete. Der Präfekt in Reisekleidern trat als erster heraus. Ihm folgten der Amtmann und seine beiden Söhne. Wie groß war das Erstaunen der seit dem Morgengrauen auf den weiteren Gang der Ereignisse lauernden Bewohner von Pietranera, als sie den Präfekten, begleitet von allen drei Barricini, den großen Platz in gerader Linie überschreiten und in das Rebbia-Haus eintreten sahen. »Sie wollen Frieden machen«, äußerten sich die Dorfpolitiker. »Ich habe es ja immer gesagt«, ließ sich ein Weißbart vernehmen. »Orso Antonio hat zu lange auf dem Kontinent gelebt, als dass er noch so handeln könnte, wie ein herzhafter Mann handeln muss.« »Immerhin«, erwiderte ein Rebbianer, »sind es doch die Barricini, die zu ihm kommen und nicht umgekehrt. Offenbar wollen sie um Gnade bitten.« »Der Präfekt wird sie alle eingewickelt haben«, replizierte der Alte. »Es gilt heute ja nicht mehr als modern, mutig zu sein. Und die jungen Leute kümmern sich so wenig um das Blut ihrer Väter, als wenn sie alle Bastarde wären.« Der Präfekt war nicht wenig erstaunt, auch so aufrecht und ohne die geringsten Fußbeschwerden zu finden. Mit zwei Worten beschuldigte Columba sich selbst der Lüge und bat um Verzeihung. »Wenn Sie anderswo Wohnung genommen hätten, Herr Präfekt«, sagte sie, »so hätte mein Bruder Ihnen gestern gleich nach Ihrer Ankunft mit Freuden seine Aufwartung gemacht.« Orso erschöpfte sich in Entschuldigungen und beteuerte, dass er mit dieser kindischen List, die ihm unendlich peinlich sei, nicht das Geringste zu tun habe. Der Präfekt und der alte Barricini schienen an die Aufrichtigkeit seiner Worte zu glauben. Orsos Zerknirschung und die Vorwürfe, die er seiner Schwester machte, galten ihnen als genügender Beweis. Die Söhne des Amtmanns dagegen schienen keineswegs zufriedengestellt zu sein. »Man mokiert sich über uns«, sagte Orlanduccio, »und zwar laut genug, um von allen verstanden zu werden.« »Wenn meine Schwester auf solche Streiche verfiele«, sagte Vincentello, »so würde ich nicht eine Sekunde in Verlegenheit sein, über die Mittel, ihr eine so eigenmächtige Erfindungsgabe auszutreiben.« Diese Worte und der Ton, in dem sie gesprochen wurden, missfielen Orso und beeinträchtigten den guten Willen, der sich in ihm während der Nacht noch mehr befestigt hatte. Er wechselte mit den jungen Leuten ein paar Blicke, aus denen keinerlei Sympathie herauszulesen war. Alle Anwesenden hatten inzwischen Platz genommen. Nur Columba war nahe der zur Küche führenden Tür stehen geblieben. Jetzt ergriff der Präfekt das Wort, um nach einer sich im Allgemeinen haltenden Missbilligung gewisser auf der Insel herrschender Vorurteile den Satz aufzustellen, dass eine große Anzahl gerade der am tiefsten eingewurzelten Familienfeindschaften im Grunde nur auf Missverständnissen beruhe. Sich sodann im Speziellen an den Amtmann wendend, erklärte er diesem, »Monsieur de la Rebbia sei niemals des Glaubens gewesen, dass die Familie Barricini in irgendeiner direkten oder indirekten Beziehung stehe zu dem beklagenswerten Ereignis, das ihn seines Vaters beraubt habe. Allerdings habe er bisher einige Zweifel gehegt in Bezug auf eine Einzelheit des Prozesses, der zwischen den beiden Familien geschwebt habe. Diese Bedenken seien jedoch durch die jüngsten Enthüllungen so völlig zerstreut worden, dass Monsieur Orso nunmehr von dem aufrichtigen Wunsch erfüllt sei, mit Monsieur Barricini und dessen Söhnen in ein loyales Verhältnis der Freundschaft und Nachbarschaft zu treten.« Orso verneigte sich etwas gezwungen. Monsieur Barricini murmelte ein paar Worte, die von niemandem verstanden wurden. Die Söhne blickten krampfhaft zur Decke empor. Der Präfekt, seine Ansprache fortsetzend, war im Begriff, Orso mit dem Gegenstück der Ausführungen, die er dem Amtmann dargeboten hatte, zu beglücken, als Columba einige Papiere unter ihrem Brusttuch hervorzog und sich mit ernster Miene zwischen die beiden Parteien stellte. »Auch mir wäre es eine Freude«, sagte sie, »wenn der Krieg zwischen den beiden Familien ein Ende finden könnte. Damit jedoch eine Versöhnung aufrichtig sei, muss man sich vorher untereinander aussprechen und keinen Punkt im Zweifel lassen. Herr Präfekt, die Erklärung des Tommaso Bianchi ist mir von vornherein verdächtig erschienen, da sie von einem so übelberüchtigten Manne ausging. Ich habe die Vermutung ausgesprochen, dass vielleicht einer der Söhne des Amtmanns diesen Menschen im Gefängnis von Bastia aufgesucht habe. Das ist ein Irrtum, unterbrach Orlanduccio. Ich habe ihn nicht gesehen. Colomba warf ihm nur einen verächtlichen Blick zu und fuhr mit scheinbarer Ruhe fort. Herr Präfekt, nicht wahr? Sie erklären sich das Interesse, das Tommaso daran haben konnte, im Namen eines gefährlichen Banditen Monsieur Baricini zu bedrohen, mit dem Wunsche, den er hegte, seinem Bruder Teodoro die Mühle zu bewahren, die mein Vater ihm zu einem besonders niedrigen Pachtpreis überlassen hatte. Allerdings, das scheint mir ein durchaus plausibler Grund zu sein, bestätigte der Präfekt. Einem so erbärmlichen Kerl wie dieser Tommaso es offenbar ist, kann man ja alles Mögliche zutrauen, sagte Orso, durch die anscheinende Mäßigung seiner Schwester getäuscht. Der gefälschte Brief, fuhr Colomba fort, und ihre Augen flammten in wilderem Glanze auf, ist vom 11. Juli datiert. Damals befand sich Tommaso bei seinem Bruder in der Mühle. Das ist richtig, sagte der Amtmann etwas beunruhigt. Welches Interesse konnte also Tommaso Bianchi damals noch haben? Rief Colomba mit triumphierender Miene. Der Pachtvertrag seines Bruders war abgelaufen. Mein Vater hatte ihm am 1. Juli gekündigt. Hier ist das Geschäftsbuch meines Vaters, der Entwurf der Kündigung sowie der Brief eines Agenten aus Ajaccio, der uns einen neuen Müller in Vorschlag brachte. Mit diesen Worten überreichte sie dem Präfekten die Papiere, die sie in Händen gehalten hatte. Einen Augenblick herrschte allgemeine Bestürzung. Man konnte sehen, wie der Amtmann blass wurde. Stirnrunzelnd trat Orso vor, um von den Papieren Kenntnis zu nehmen, in die der Präfekt sich zu vertiefen begann. »Man will uns hier verhöhnen«, rief Orlanduccio und sprang wütend vom Stuhle auf. »Kommt, Vater, verlassen wir dieses Haus, das wir nie hätten betreten dürfen.« Der Amtmann hatte jedoch seine Kaltblütigkeit schon wieder gewonnen. Er äußerte den Wunsch, die Papiere zu prüfen. Der Präfekt reichte sie ihm hin, ohne ein Wort zu sagen. Die grüne Brille auf die Stirn emporschiebend, durchflog der alte Advokat die Schriftstücke mit gespielter Gleichgültigkeit, während Colomba ihn mit den Augen einer Tigerin beobachtete, die einen Hirsch der Höhle ihrer Jungen nahe kommen sieht. Sagte seine Brille wieder zurechtrückend und dem Präfekten die Papiere zurückgebend, Monsieur Baricini. Im Vertrauen auf die allgemein bekannte Güte des Herrn Colonel della Rebbia hat Tommaso offenbar gedacht und denken müssen, dass der Herr Colonel seinen Entschluss, ihm den Pachtvertrag zu kündigen, zurücknehmen werde. Und wirklich ist sein Bruder Teodoro ja im Besitze der Mühlenpachtung geblieben. Ich selbst bin es, sagte Colomba, die ihm die Pachtung belassen hat. Mein Vater war tot. Und in meiner Lage hatte ich allen Anlass, die Schutzbefohlenen meiner Familie zu schonen. Immerhin, sagte der Präfekt, gibt dieser Tommaso zu, den Brief geschrieben zu haben. Das ist klar. Mir aber beginnt klar zu werden, unterbrach ihn Orso, dass bei dieser Sache arge Ränke im Spiele sind. Ich habe noch einer Behauptung dieser Herren zu widersprechen, bemerkte Colomba. Sie öffnete die Tür zur Küche und ins Zimmer traten drei Wesen. Brandolaccio, Castriconi, Lizenziat der Theologie und der Hund Brusco. Die beiden Banditen waren ohne Waffen, wenigstens dem Anschein nach. Sie trugen ihre Patronentasche am Gürtel, schienen aber die dazugehörige Pistole nicht bei sich zu haben. Beim Eintreten lüfteten sie respektvoll ihre Mützen. Man kann sich leicht vorstellen, welche Wirkung das plötzliche Erscheinen dieser Leute ausübte. Der Amtmann wäre beinahe auf den Rücken gefallen. Seine Söhne stellten sich beherzt vor ihn hin, die Hand in der Tasche, wo der Dolch verborgen war. Der Präfekt machte eine Bewegung nach der Tür. Orso aber packte Brandolaccio am Kragen und schrie, »Was machst du hier, du Schurke?« »Wir sind in einen Hinterhalt geraten«, rief der Amtmann und versuchte, die Tür zu öffnen. Saveria hatte sie jedoch von außen doppelt verschlossen, und zwar, wie man später erfuhr, auf Weisung der beiden Banditen. »Ihr guten Leute«, sagte Brandolaccio, »habt keine Angst vor uns. Meine Seele ist bei weitem nicht so schwarz wie mein Äußeres. Wir haben durchaus keine bösen Absichten. Herr Präfekt, ich bin Ihr ergebener Diener. Leutnant della Rebbia, fassen Sie mich bitte etwas sanfter an, sonst erwürgen Sie mich noch.« »Wir kommen als Zeugen.« »Los, Abate, führ du das Wort. Du verstehst dich auf die Kunst der Rede. Herr Präfekt, hub der Lizenziat an, ich habe nicht die Ehre, Ihnen bekannt zu sein. Mein Name ist Giocanto Castriconi, doch nennt man mich meistens nur den Abbate. Ah, jetzt wissen Sie wohl, um wen es sich handelt. Signorina Colomba, die ich ebenfalls nicht das Vergnügen hatte zu kennen, hat mich bitten lassen, ihr einige Auskunft zu geben in Betreff eines gewissen Tommaso Bianchi, mit dem ich, es sind 3 Wochen her, im Gefängnis zu Bastia eingesperrt war. Darüber habe ich Folgendes zu bekunden. Geben Sie sich keine Mühe, sagte der Präfekt. Von einem Menschen wie Sie kann ich keinerlei Aussagen entgegennehmen. Monsieur de la Rebia, ich will gern glauben, dass Sie mit diesem abscheulichen Komplott nichts zu tun haben, aber sind Sie denn nicht Herr in Ihrem Hause? Lassen Sie sofort die Tür öffnen. Ihre Schwester wird vielleicht Rechenschaft ablegen müssen über die höchst merkwürdigen Beziehungen, die sie zu Banditen unterhält. Herr Präfekt, rief Colomba, ich bitte Sie, anhören zu wollen, was dieser Mann zu sagen hat. Sie sind hier, um Gerechtigkeit zu üben für alle. Es ist Ihre Pflicht, der Wahrheit nachzuforschen. Spricht Giocanto Castriconi. Hört nicht auf ihn, riefen die 3 Baricini im Chor. Wenn alle gleichzeitig reden, meinte der Bandit lächelnd, so erleichtert das in keiner Weise die Verständigung. Also, im Gefängnis von Bastia hatte ich zum Gesellschafter, nicht zum Freunde, besagten Tommaso. Dieser empfing häufig den Besuch von Signor Orlanduccio. Das ist gelogen, riefen beide Brüder zugleich. 2 Verneinungen ergeben 1 Bejahung, bemerkte Castriconi kaltblütig. Tommaso hatte Geld, er aß und trank stets vom Besten. Ich habe leider immer eine Schwäche für gute Kost gehabt. Das ist nicht mein schlimmster Fehler. Und trotz meines Widerwillens gegen solchen Gefährten habe ich mich mehrmals bewegen lassen, mit ihm zu dinieren. Zum Dank schlug ich ihm vor, mit mir zu entweichen. Eine kleine Freundin, der ich einige Gefälligkeiten hatte erweisen können, hatte mir die Mittel dazu verschafft. Doch ich will niemanden kompromittieren. Tommaso lehnte mein Anerbieten ab. Er sagte zu mir, dass er seiner Sache absolut sicher sei, dass der Advokat Baricini ihn allen Richtern lebhaft empfohlen habe und dass er rein wie Schnee aus dem Gefängnis hervorgehen werde, und zwar mit Geld in der Tasche. Was mich betrifft, so zog ich es vor, das Weite zu suchen. Dixie. Alles, was dieser Mensch sagt, ist gelogen, erklärte Orlanduccio entschlossen. Wenn wir uns auf freiem Felde treffen, jeder mit seiner Flinte in der Hand, so würde er nicht so zu sprechen wagen. Das war ein unbedachtes Wort, rief Brandolaccio. Mit dem Abbate sollten Sie sich nicht überwerfen, Orlanduccio. Werden Sie mich nun endlich aus dem Hause herauslassen, Monsieur de la Rebia, sagte der Präfekt, aufstampfend vor Ungeduld. Saveria, Saveria, rief Orso. Zum Teufel, so öffne doch die Tür. Einen Augenblick, sagte Brandolaccio. Es scheint mir geraten, dass zunächst wir das Lokal verlassen, nicht wahr? Herr Präfekt, in Situationen wie der, in der wir uns gegenwärtig befinden, ist es üblich, dass man beim Abschied 1/2 Stunde beiderseitigen Waffenstillstandes vereinbart. Der Präfekt warf ihm nur einen geringschätzigen Blick zu. Guten Tag, alle miteinander, rief Brandolaccio. Dann streckte er seinen Arm waagerecht aus und sagte zu seinem Hunde, Allons, Brusco, spring zu Ehren des Herrn Präsidenten. Brusco sprang elegant über den hingehaltenen Arm. In der Küche griffen dann die Banditen eilig zu den Waffen, die sie doch zurückgelassen hatten, und entflohen durch den Garten. Und auf einen schrillen Pfiff öffnete sich, wie durch Zauberei, die nach außen führende Tür des Zimmers. Monsieur Baricini, sagte Orso mit verhaltener Wut, ich halte Sie für einen Fälscher. Noch heute werde ich dem Staatsanwalt eine Anklage gegen Sie übersenden wegen Urkundenfälschung und Komplizität mit Bianchi. Und vielleicht werde ich bald noch eine schrecklichere Anklage gegen Sie erheben müssen. Und ich, Monsieur de la Rebia, sagte der Amtmann, ich werde eine Klage gegen Sie einreichen wegen hinterlistiger Nachstellung und Verschwörung mit Banditen. Inzwischen wird der Herr Präfekt sicherlich verfügen, dass Sie der Obhut der Gendarmerie anvertraut werden. Der Präfekt wird seine Pflicht tun, sagte dieser in strengem Ton. Er wird dafür sorgen, dass die Ordnung in Pietranera nicht gestört werde. Und er wird darüber wachen, dass der Gerechtigkeit Genüge geschehe. Ich spreche zu Ihnen allen, meine Herren. Der Amtmann und Vincentello befanden sich schon außerhalb des Zimmers. Orlanduccio folgte ihnen rückwärtsgehend, Da trat Orso auf ihn los und sagte leise zu ihm, »Ihr Vater ist ein Greis, den eine Ohrfeige von mir zu Boden werfen würde. Deshalb stelle ich Ihnen eine solche Züchtigung in Aussicht. Ihnen und Ihrem Bruder.« Anstatt zu antworten, zog Orlanduccio seinen Dolch und warf sich wie ein Rasender auf Orso. Doch bevor er von seiner Waffe Gebrauch machen konnte, packte ihn Colomba und verdrehte ihm den Arm mit unwiderstehlicher Kraft, während Orso ihm einen Faustschlag ins Gesicht versetzte, der ihn hart an die Türeinfassung anprallen ließ. Der Dolch entsank Orlanduccios Hand, aber Vincentello kam mit dem Seinen ins Zimmer zurückgelaufen. Da sprang Colomba auf ein Gewehr zu, das an der Wand gelehnt stand, ergriff es und bewies dem Streitlustigen, wie ungleich die Partie sein würde. Im selben Augenblick warf der Präfekt sich zwischen die Kämpfenden. »Auf bald, Ors Anton«, rief Orlanduccio. Und die Zimmertür hastig hinter sich zuschlagend, drehte er von außen den Schlüssel um, solchermaßen Zeit für den Rückzug gewinnend. Eine Viertelstunde lang blieben Orso und der Präfekt wortlos zusammen im Zimmer, jeder in eine Ecke zurückgezogen. Mit triumphierender Miene betrachtete Colomba bald den einen, bald den anderen, sich auf das Gewehr stützend, das den Sieg entschieden hatte. »Welch ein Land! Welch ein Land!« rief endlich aufspringend der Präfekt. »Monsieur de la Rivière, Sie haben sehr unrecht gehandelt. Ich muss Sie um Ihr Ehrenwort bitten, sich jeder Gewalttätigkeit zu enthalten, bis die Justiz Ihr Wort in dieser verwünschten Affäre gesprochen haben wird.« »Ja, Herr Präfekt, ich habe Unrecht daran getan, dem Kerl ins Gesicht zu schlagen. Da es aber einmal geschehen ist, so kann ich ihm die Genugtuung nicht verweigern, die er von mir verlangt.« »Aber nein, er hat gar nicht die Absicht, sich mit Ihnen zu duellieren. Doch wenn er Sie ermorden wollte? Wirklich, Sie haben alles getan, was ihn in solchen Plänen bestärken könnte.« »Wir werden auf unserer Hut sein«, sagte Colomba. »Orlanduccio«, sagte Orso, »scheint mir ein mutiger Bursche zu sein. Ich beurteile ihn nicht so ungünstig, wie Sie es tun, Herr Präfekt. Gewiss, mit seinem Dolch war er schnell bei der Hand, aber ich an seiner Stelle hätte es ebenso gemacht. Glücklich kann ich mich jedenfalls schätzen, dass meine Schwester nicht den zarten Griff eines Modedämchens hat.« »Sie werden sich nicht schlagen, Monsieur Orso«, rief der Präfekt. »Ich verbiete es Ihnen.« »Erlauben Sie mir, Ihnen zu sagen, Monsieur«, erwiderte Orso, »dass ich in Ehrensachen keine andere Autorität anerkennen kann als die meines Gewissens.« »Ich sage Ihnen, dass Sie sich nicht schlagen werden.« »Sie können meine Verhaftung anordnen, Monsieur, das heißt, falls ich mich kriegen lasse. Wenn es Ihnen jedoch gelänge, so würde damit nichts weiter erreicht sein, als dass eine unvermeidlich gewordene Regelung um eine gewisse Zeit hinausgeschoben würde. Sie sind ein Mann von Ehre, Herr Präfekt, und Sie wissen genau, dass es nicht anders sein kann.«